Noch hab ich keine Wut auf dich. Allerdings weiß ich nicht, wann meine Wut ausbricht. Danke, dass du mich verletzt hast, es hat gut getan. Kannst du es nicht nochmal tun, damit ich weiter bluten kann? Um Schmerzen zu fühlen, da mein Leben scheiße ist. Und du beweist damit, dass du dafür geeignet bist. Herzen zu brechen, Schmerzen in Herzen zu dreschen. Und ich fühl's, dass Gefühle nicht sterben im Setzen. Ich kann sagen, ich hasse dich. Du miese Bitch, ich schweige auch nur damit du allein zufrieden bist. Dich zufrieden gibst mit der kompletten Lage. Dich leichter ablenken kannst, auch an stressigen Tagen. Du bist so toll, weil du mir gezeigt hast, was Liebe ist. Du bist so toll, weil du mir gezeigt hast, was Liebe nimmt. Du hast einfach ein Talent dafür auszuteilen. Danke für die Rücksicht und für dich ging ich 1000 Meilen. Tausend und deine Bitch, schon wegen ich trau mich nicht. Du Schlampe, gehst mir Marsch vorbei, ich brauch dich nicht. Du scheißt auf meine Gefühle und ich scheiß auf dich. Ich nehm keine Rücksicht und zeig's dir, Bitch, Bitch. Tausend und deine Bitch, schon wegen ich trau mich nicht. Du Schlampe, gehst mir Marsch vorbei, ich brauch dich nicht. Du scheißt auf meine Gefühle und ich scheiß auf dich. Ich nehm keine Rücksicht und zeig's dir, Bitch. Bei dem letzten Gespräch warst du zu mir zärtlich. Jedes Wort war ein Messerstich in mein Herz. Lass deine Vorstellung von der wahren Liebe. Vertrauen aufzubauen und dann alles zu verlieren. Liebst du mich so sehr, dass du das für mich tust? Ich fühle mich geehrt, aber bitte lass mich in Ruhe. Hast du nicht genug für mich getan? Fast jeden Tag hab ich nicht genug für dich getan? Fast jeden Tag? Wenn du das nicht gesehen hast, dein Problem. Wir haben uns Zeit gegeben, aber nichts eingesehen. Du kannst mir sehr gut zeigen, wie sehr du mich liebst. Dass du mich siehst, sogar lachst, wenn du mich siehst. Jetzt, wo ich alleine und auch am Begreifen bin, merke ich, dass mir langsam, aber sicher mit der Zeit gelingt, alles zu vergessen und da eh alles entschieden ist, bleibe ich hier, solange ich will. Auf diesen 1000 und deine Bitch, schon wegen ich trau mich nicht. Du Schlampe, gehst mir Marsch vorbei, ich brauch dich nicht. Du scheißt auf meine Gefühle und ich scheiß auf dich. Ich nehm keine Rücksicht und zeig's dir, Bitch, Bitch. 1000 und deine Bitch, schon wegen ich trau mich nicht. Du Schlampe, gehst mir Marsch vorbei, ich brauch dich nicht. Du scheißt auf meine Gefühle und ich scheiß auf dich. Ich nehm keine Rücksicht und zeig's dir, Bitch.